willst du? Wo kommst du her? Zeit, was willst du? Bist du hier oder bist du dort? Ich will mehr Zeit, genau, ich will mehr Zeit, ne? Dass man auch mal viel mehr machen kann, ne? Und nicht immer so wenig, denn, weißt du? Wie gestaltet die Zeit? Inwieweit ist die Zeit einfach da für den, der wenig Zeit hat, der mehr Zeit hat? Man muss die Zeit ändern. Wozu habe ich eigentlich die Zeit? Zeit. Was willst du? Gib mir mehr Zeit. Die Stars, die brauchen auch Zeit für irgendwas. Die brauchen auch Zeit, ne? Ohne Zeit geht es nicht, nur mit Zeit. Die Zeit existiert, die Zeit ist immer da. Das ist wie eine Uhr, die immer... Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Sonst würde das Leben ja langweilig werden, wenn es keine Zeit gibt. Die Zeit ist auch weg. Abends geht sie schlafen und morgens wacht sie auf. Genau wie ich, das mache ich auch. Das machen im Moment ganz viele. Den Menschen. Denn tief in deinem Fall

Die Stuttgarter Band Raufaser mit ihrem stimmungsvollen Song Die Schöne und das Biest von ihrem Album Netropol. Es ist schon erstaunlich, wie viele deutsche Songschreiber mit Ecken und Kanten sich in Hamburg angesiedelt haben. Mit die allerschrägste sind die Goldenen Zitronen, die textlich zwischen Nonsens, Gesellschaftskritik und Protestsong nahtlos überblenden. Hören wir von der CD Dead School Hamburg die Goldenen Zitronen mit »Weil wir einverstanden sind«. Die Goldenen Zitronen, weil wir einverstanden sind. Ebenfalls in Hamburg beheimatet, aber musikalisch und textlich völlig anders ist Nils Frevert, ehemals Kopf der Gruppe Nationalgalerie. Was er auf seinen Soloplatten anstellt, ist Pop mit Tiefgang. Texte, die deutsche Einöden thematisieren und deutsche Fußgängerzonen und Parkhäusern ein melancholisches Denkmal setzen. Nils Frevert mit Einbahnstraßen. Straßen. Fußgängerzone, Einkaufspassagen. Jemand kam und wir lächelten herüber. Aber eigentlich waren wir Killer. Nahm das Glück, um es zu verprassen. Straßen, Sackgassen, Fußgängerzone, Einkaufspassagen. Dass es uns hier gefällt. die Ausbeutung des Menschen erreicht eine neue Qualität. Und wie man aller Orten hört, wird die Gartenbaukunst hier noch gerne gepflegt. Ich höre dich sagen, mehr leise als laut, das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut. Let there be rock, let there be rock, let there be rock. Und alles, was wir hassen, seit dem ersten Tag, wird uns niemals verlassen, weil man es eigentlich ja mag. Ich höre dich sagen, mehr leise als laut, das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut. Let there be rock. Let there be rock. Let there be rock. Deutsche Songschreiber mit Ecken und Kanten, da hören Sie sicher dazu. Schräge Texte, schräge Sounds von Tokotronic mit ihrem wirklich kleinen Hit Let There Be Rock. Richtig Pop dagegen ist Tilman Rosmi, der mit seinen Songs und seiner Form von Alltagspoesie und Liebesliedern Akzente gesetzt hat. Nicht der Stoff, aus dem die deutschen Charts gestrickt sind, aber durchaus eine Perle deutschsprachiger Popmusik. Tilman Rosmi mit Maria. Runter und du kommst mir entgegen. Du sagst, du hast keine Zeit, aber hey, wir telefonieren und ich weiß, wenn ich darauf warte, dass du mich anrufst, dann warte ich ungefähr für immer. Aber ich lass los von dir, ja, ich lass dich entkommen, wie jeder gute Liebhaber, aber Maria, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich immer noch Bilder von dir. Und ich sehe dich mit deinen Eltern und mit deiner kleinen Schwester. Ich sehe dich in der Stadt, aus der du kommst, und allein in deinem Zimmer. Ich seh die kleinen Fehler an deinem ansonsten perfekten Körper und ich bin mir so sicher. Maria, ich bin mir so sicher. Schritt, den ich auf dich zugehe, gehst du drei Schritte zurück, also geb ich auf. Aber immer wenn ich an dich denke, oder wenn du in meiner Nähe bist, spür ich, dass ich dich noch lieb. Ja, ich schätze, es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Maria, wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich immer noch Bilder von dir. Ich sehe dich mit deinen Eltern und mit deiner kleinen Schwester. Ich sehe dich in der Stadt, aus der du kommst und allein in deinem Zimmer. Ich sehe die kleinen Fehler an deinem ansonsten perfekten Körper. Und ich bin mir so sicher, Maria, ich bin mir so sicher. Und ich seh dich an unserem ersten Abend auf der Reeperbahn. Sehe ich dich an dem Morgen, nachdem wir zum ersten Mal miteinander geschlafen haben. Wir hatten uns so viel Zeit damit gelassen, bis wir uns sicher waren. Maria, was wir hatten, fühlte sich so gut, so richtig an. Und dann haben wir uns verloren. Aber Maria, schließt, sehe ich immer noch Bilder von dir. Seh dich mit deinen Eltern und mit deiner kleinen Schwester. Ich seh dich in der Stadt, aus der du kommst und allein in deinem Zimmer. Ich seh die kleinen Fehler an deinem ansonsten perfekten Körper. Und ich bin mir so sicher, Maria, ich bin mir so sicher. Eine Gruppe, eine deutsche Gruppe, für die Ecken und Kanten Gültigkeit haben, sind die Hamburger Sterne. Texter und Sänger Frank Spilker ist für einige deutsche Textschreiber so eine Art Role Model und der Sound der Sterne tendiert dazu zwischen Rock und Elektronik, jedenfalls auf ihrer letzten CD Wo ist hier. Hören wir die Sterne mit Das bisschen besser. Und dann die Löcher im Teppich. Und dann arbeitet man sich heran an das, was man in der Dunkelheit vermuten kann, weil nie doch einiges verspricht. Nur Licht gibt es hier leider nicht, doch viel mehr als nichts. Ich glaub, ich hab was erwischt. Kein Sinn zu warten, bis es besser wird. Das bisschen besser, wer ja, das Warten nicht wird. Es hat keinen Sinn zu warten, bis es besser wird. Das bisschen besser, wer ja, das Warten nicht wird. Jetzt irgendwie weg, doch es hat dich gegeben. Du hast Spuren hinterlassen, immerhin jemand wird sich erinnern. Nichts ist perfekt, gleich springt die Uhr auf Null. Und das bedeutet nichts, doch es blitzt wie ein Zeichen. Es hat keinen Sinn zu warten, bis es besser wird. Das bisschen besser wäre das Warten nicht wert. Thank you. für mich und die Behauptung auch. Eine noch unbekannte deutsche Gruppe namens Was war war mit dem Song Spielesammlung für die kalten Tage zu finden auf ihrer CD mit dem Titel Unsere eigene Geschwindigkeit. 2 Stunden reichen lange nicht aus, um alle deutschen Songschreiber mit Ecken und Kanten zu berücksichtigen. Einer, der in der jüngsten Zeit wieder wie aus dem Nichts aufgetaucht ist, ist Joachim Witt, der schon zu Zeiten der Neudeutschen Welle mit Der Goldene Reiter einen schrägen Hit hatte und das Jahrzehnte später mit Die Flut wiederholen konnte. Sein aktueller Sound ist polarisierender denn je. Entweder er gefällt oder man wendet sich mit Grauen ab. Hören wir von seiner CD Bayreuth 1 Joachim Witt mit dem Stück Treibjagd. In den 90ern gab es eine Band namens Selig, die mit ihrer Version von Rockmusik und sehr eigenen Texten recht erfolgreich war, aber dann wieder von der Bildfläche verschwand. Konformität, das konnte man dieser Gruppe sicher nicht vorwerfen, sondern einen doch wirklich sehr, sehr eigenen Stil. Hier sind sie mit Wenn ich wollte, hier sind Selig. der Welt ist nichts für dich. Du musst mir nicht zu Füßen liegen, keine Lust auf feuchte Lügen. Du bist schön und ich bin high. Du hast Lust und ich habe keine Zeit, du bist so heiß. Was ist los? Glaube nicht an meinen Werdenstoß. Du musst mir nicht zu Füßen liegen, keine Lust auf feuchte Lügen. Wenn ich wollte, könnte ich wirklich, doch ich will dich nicht. Nein, ich will dich nicht, überhaupt nicht. Nein, ich will dich nicht, ich will dich nicht. Wenn ich wollte, wenn ich wollte, könnte ich wirklich, doch ich will dich nicht, überhaupt nicht. Nein, ich will dich nicht, ich will dich nicht, yeah. Du bist so geil, du kleines Stück. Du hast es gern, doch bitte halte dich zurück. Ich lieg so falsch in deiner Hand und du machst dir bitte selber. Ich will dir nicht zu Füßen liegen, keine Lust auf feuchte Lügen. Wenn ich wollte, könnte ich wirklich, doch ich will dich nicht. Nein, ich will dich nicht, überhaupt nicht. Nein, ich will dich nicht, ich will dich nicht. Wenn ich wollte, könnte ich wirklich, doch ich will dich nicht, überhaupt nicht. Nein, ich will dich nicht, ich will dich nicht. Es geht ihm, wie es scheint, gar nicht gut. Mein Mongoloider James Dean, es fehlt ihm nach wie vor noch der Mut. Denn er wird gern mal freiwillig Sterne sehen oder Sternsänger sein. Langweilig ist aber das draußen rumstehen, man kommt nie richtig rein. Denn radikaler als er kann der nicht andersweise sein. Und darum ist er zu sich selbst ganz ehrlich. Und ich klon mich selbst als Clown, der ich nun überhaupt gar nicht bin. Und es macht mir plötzlich Spaß und ich bin mit einem Mal mittendrin. Mein Mongoloider James Dean, es fehlt ihm nach wie vor noch der Mut. Mein Nachbar schnüffelt paar Text und es wirkt. Und alles wird gut, alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. We'll be right back. Das war es schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks, in der es um das Thema lieber schräg als konform deutsche Songschreiber mit Ecken und Kanten ging. Gerade hörten wir noch die Gruppe Samba aus Münster mit Mongo-Leader James Dean. Abschließen möchte ich die Sendung mit einem der erfolgreichsten Texter und Songschreiber, der gerade durch seine letzte Veröffentlichung wirklich Ecken und Kanten bewiesen hat. Herbert Grönemeyer, hören wir ihn mit Bleibt alles anders. Mein Name ist Thomas Elber und ich sage jetzt schon mal Tschüss. Drum lieber Konvention, das Leben kommt von vorn. Stehst unter einem hellen Stern, einem hellen Stern. Verträum dich in einem Traum, verlass dich auf Zeit und Raum. Du gehörst zum festen Kern. Trockne die Tränen, zieh deine Kreise. Der stille Weg folgt dem Sonnenaufgang leise. Tanz den Tanz auf dünnem Eis. Forder das große Gefühl, durchquer den Hades zum Ziel. Surf auf dem Scheitel, Punkt ist nichts. Erwarte viel, lebe für den Transit. Zwing das wahre Geschick. Ein Silberstreif am Horizont. Stell die Uhr auf Null, wasch den Glauben im Regen. Die Sintflut ist wahr, die Sünden vergeben. Kein Ersatz, deine Droge bist du. Bist du. Es gibt viel zu verlieren. Sekunden bleiben stehen. Auf dem Zauber verraten ihre Tricks. Auf allen Würfen Fantasies. Die Limits brechen weg. Monster verkriechen sich die Schätze gehoben. Du steigst nach unten, du fällst nach oben. Ohne Netz, dein Placebo.